Lektion 1, Hörtext 3. Und wie erkenne ich sie? Ja, bitte? Ja, guten Tag, hier Stapler. Spreche ich mit Herrn Hoch? Ja, hier Hoch. Frau Stapler? Ja, Sie kennen mich nicht, noch nicht. Sie haben mir einen Brief geschrieben. Sie wissen schon, die Kontaktanzeige im WOM, im Wochenmagazin. Oh ja, ja, natürlich, der Brief, ja, richtig. Dann sind Sie also die attraktive Mitvierzigerin? Nun ja, wie man halt so schreibt, nicht wahr? Ich gehe schon ganz gerne aus, ins Theater zum Beispiel, oder auch mal ins Kino. Ah ja, ins Theater. Ja, nun ja, Theater und Filme, das kommt auch immer im Fernsehen. Aber gut, klar, das kann man natürlich auch mal machen. Also, ich wandere ja sehr gerne. Jeden Sonntag geht's raus ins Grüne, am liebsten schon am Vormittag. Für mich gibt's nichts Schöneres als die Natur. Die Natur? Ja, ja, natürlich. Ein kleiner Spaziergang, das mache ich auch manchmal. Und danach schön Kaffee trinken. Ja, das stimmt. Mit gutem, hausgemachtem Kuchen. Meine Mutter hat immer einen tollen Apfelkuchen gebacken. Ja, wenn jemand gut backen kann, das ist schon was. Ja, backen, das kostet halt sehr viel Zeit. Zu Ostern und zu Weihnachten, für die Kinder natürlich. Aber sonst, da gehe ich dann doch lieber ins Café. Café? Ja, ja, sicher, warum nicht? Obwohl, zu Hause ist es doch immer noch am gemütlichsten. Sie sagten, Kinder. Die sind doch sicher schon aus dem Haus, oder? Ja, ja, schon lange. Alle drei sind verheiratet. 5 Enkel habe ich. Da ist ganz schön was los, wenn die alle da sind. Na ja, nun, da habe ich ja leider nur wenig Erfahrung. Da kann ich nicht mitreden. Ja, richtig. Sie sind ja Junggeselle. Sie waren ja nicht verheiratet. Nein, verheiratet nie. Aber seit letztem Jahr, seit dem Tod meiner Mutter, so ganz allein, das ist auch nicht schön. Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn Sie wollen, können wir uns ja bald einmal treffen. Dann lernen wir uns persönlich kennen und... Ja, sehr gerne. Machen Sie doch einen Vorschlag. Ich habe eigentlich immer Zeit. Abends oder am Wochenende, meine ich. Wie wäre es denn am nächsten Samstag nachmittags? So gegen 4, sagen wir, im Operncafé. Das kennen Sie doch? Operncafé? Ja, das kenne ich. Und Samstag um 4? Das passt sehr gut. Prima. Dann sehen wir uns also am Samstag. Bis dann, Herr Hoch. Auf Wiedersehen. Ja, ja, bis Samstag, Frau Stapler. Auf... Halt, einen Moment. Wie kann ich Sie denn erkennen? Gut, in der Anzeige steht ja blond und schlank. Nun ja, eher dunkel. Eigentlich braun. Und für mein Alter habe ich schon eine gute Figur, mit über 50. Also, ich trage ein gelbes Kleid und einen dunkelblauen Hut. Und wie erkenne ich Sie? Ja, ich werde wohl einen Anzug tragen. Ja, den braunen. Ja, einen braunen Anzug. Weißes Hemd und Krawatte. Genau. Und vielleicht eine Zeitung. Jawohl, das WOM. Also, ich werde das neue Wochenmagazin dabei haben. Brauner Anzug und WOM. Das ist gut. Also dann bis Samstag, Herr Hoch. Ich freue mich. Ja, bis Samstag dann. Um 4 im Operncafé. Ich freue mich auch, Frau Stapler. Bis dann. Attraktive Mitvierzigerin, blond und schlank. Nun ja, sie klingt ja ganz nett. Aber gemeinsame Unternehmung, das heißt ja wohl ausgehen. Und ausgerechnet das Operncafé? Muss es denn gleich das teuerste Café in der ganzen Stadt sein? Ob ich das bezahlen muss? Na ja, vielleicht ist sie auch emanzipiert und bezahlt ihre Sahnetorte.